Und jetzt Brennercast, der Bundesliga-Podcast. Hello, ladies and gentlemen, and hello, my dear old friend, and favorite comedian, favorite neighbor, favorite person overall. Hello, Rüdiger. Hello, Bernie. Nice. Thanks for having me. Yeah. Rüdiger, wo ist dein Whisky? Wo ist mein Whisky? Ist hinter deinem Monitor versteckt. Ach, da steht hinter deinem, okay. Cheers. Es ist wieder einmal eine Late-Night-Ausgabe des Brennerpass. Das sind mir die Liebsten. Ja, ich bin Bernie Meyer, das ist Rüdiger Rudolf. Und wir trinken auf euch da draußen. Wir trinken. Könnt ihr uns hören? Berliner Nacht. Jawohl, man empfängt uns ja quasi. Wir sind ja überfrequenziär. Sagt man so sicher nicht, ne? Ich glaube schon. Ja. Rüdiger, ich habe verschiedene Programmpunkte mir heute notiert. Und was mich sehr inspiriert hat, dass du letztes Mal gesagt hast, man weiß nie so genau, womit ich jetzt anfange, wenn das Mikro läuft. Das hat mich zu einer Art Rubrik inspiriert. Und zwar die Rubrik wäre der unerwartete Anfang des Bernie M. Ja? Oh mein Gott, ja. Damit hätten wir schon drei Rubriken. Mir steht jetzt schon der kalte Angstschweiß im Gesicht. Also die erste Rubrik ist der Sendung ist natürlich naturgemäß der unerwartete Anfang des Bernie M. Die zweite wird sein Rüdiger Rudolf Breaks It Down for You. Okay. Und die dritte ist kicker.de auf der Ukulele gesungen. Da müssten wir uns aber noch einen knackigen Namen dafür einfallen lassen, damit ein richtiges Brand daraus wird. Kickerlele. Kickerlele. Oh Mann, da haben wir es schon. Da haben wir es schon. Die Kickerlele. Die Kickerlele. It's a Kickerlele. Okay, mein unerwarteter Anfang ist heute das Computerspiel Freitag der 13. Ja, da erwischst du mich auf dem falschen Fuß. Hast du nicht gespielt? Nein. Also es gibt ein Remake oder es ist beziehungsweise noch ein anderes Computerspiel, was auch Freitag der 13. heißt, mit so einer Kickstarter-Kampagne finanziert. Und seit ich das gelesen habe, muss ich die ganze Zeit an dieses Spiel denken. Es verfolgt mich quasi, dieses Spiel. Was stand da drin? Naja, was da drin stand, ist nicht so wichtig eigentlich. Wichtig ist, dass ich immer an dieses alte Spiel denken muss. Ich erkläre dir jetzt mal, wie das ging. Ach so, jetzt an das alte Spiel musst du denken. Ja, genau. In dem alten Spiel, da war man in diesem Sommercamp. Ja. Camp Lake Camp, keine Ahnung. Hast du am Freitag der 13. mal gesehen? Auch nicht. Naja, es geht darum, dass halt so Jugendliche in einem Camp sind, an einem See. Und dann kommt halt Jason Voorhees, der Mörder mit der Eishockey-Maske. Beziehungsweise ist es der noch gar nicht, ich glaube, im ersten Film hat er noch keine Eishockey-Maske. In den weiteren 18 dann schon. Und slashert halt so die Jugendlichen weg, einer nach dem anderen so, ne? Er macht halt so eine Bucketlist von, weißt du, to kill. Ne? Mhm. Und das Spiel, im Spiel ist man quasi einer dieser Campbewohner und muss Jason finden. Aber Jason ist quasi verkleidet oder beziehungsweise maskiert als einer der Campbewohner. Man weiß nicht, wer das ist. Also es sind immer dieselben Typen. Es ist dann so. Und wann etwa hast du das gespielt? Wie darf ich mir das grafisch vorstellen? Commodore 64. Oh, ja. Alles klar. Und also war eins der früheren Spiele von Commodore. Die Eishockey-Maske war eine Änderung von 2 Pixeln im Gesicht. Es war ein schwarzer Pixel unterhalb des Kinns. Ja, ja. Vermutlich. Das Tolle war, man konnte entweder, das war Wahnsinn, man konnte entweder Jason auf frischer Tat ertappen, wenn man zum Beispiel gerade in die Kirche ging und man sieht, wie Jason jemand anderen weghackt. Ja, dann war die Sache eindeutig. Dann war die Sache relativ eindeutig, weil dann hat man auch gesehen, dann musste man Jason nach dem Mord verfolgen und dann musste man, wenn der sich zurückverwandelt hat, wer ist er? Ja. Und dann konnte man Jason quasi, oder beziehungsweise die Person, in die Jason sich zurückverwandelt hat, weghacken und hatte das die Runde gewonnen. Wenn Jason einen gesehen hat beim Mord, dann ist er hinter einem hergelaufen und dann war man gut beraten, entweder ganz schnell wegzulaufen oder vielleicht den Kampf zu gewinnen. Aber der Kampf war schwer zu gewinnen, wenn Jason war, ne? Alles klar. Das Beste war aber, man konnte auch auf eine andere Art und Weise herausfinden. Genau. Und da waren dann so alle Campbewohner waren in dem Display unten angezeigt. Und wenn ihm einmal einer gestorben ist, dann gab es einen Schrei. So ein Wilhelm-Schrei. Und kennst du einen Wilhelm-Schrei? Nein. Das ist quasi ein Schrei, der in der Kinogeschichte ganz oft vorkommt. Da kannst du mal so Supercuts anschauen auf YouTube. Denn das ist ein Running Gag unter Cuttern und Regisseuren, dass die immer wieder denselben Schrei einfügen. Ach, das gibt's ja nicht. Der Wilhelm Scream. Und weil der Erste, der den Schrei gemacht hat, Wilhelm hieß? Das weiß ich gar nicht so genau. Wir können ja mal kurz das googeln. Ja. Ob wir, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag hier. Die Frage ist, ob wir überhaupt noch zu Fußball heute kommen. Wilhelmsschrei. Der Wilhelmsschrei ist ein Soundeffekt aus einer kommerziellen Klangbibliothek. Der Schrei eines Menschen, der in zahlreichen Filmen verwendet wurde. Der zuerst im Jahre 1951 in Die Teufelsbrigade benutzte Schrei ist, zusammen mit einer bestimmten Aufnahme eines Adlerschreis, das vermutlich berühmteste Soundklischee. Ach, das gibt's ja gar nicht. Hm. Genau, und sowas kommt da. Und dann weiß man, so ein Campbewohner ist ermordet worden und Jason geht irgendwo um. Aber man konnte auch auf eine andere Art und Weise Jason ausfindig machen, indem man sich eine Waffe geschnappt hat und Campbewohner willkürlich angehackt hat. Das ging auch. Man könnte auch anstechen. So wie so ein Ei. Oder an Kreissägen. So, ja. Und es hat mich wahnsinnig fasziniert als Kind. Und entweder haben die Au gesagt, genau. Oder? Ja, Au, oder es war Jason. Aber was hat der dann gemacht? Er hat dann angefangen loszuhacken. Ja, aber da hatte man schon 2-3 gute Hits gelandet, ne? Alles klar. Also, da war der schon geschwächt. Alles klar. Und ich fand es so faszinierend, mir das immer schon als Kind fand ich es faszinierend, mir das vorzustellen. Und war das schwierig, die Balance zu halten zwischen Anhacken und Kopf abhacken? Ja, das ging ja nicht so wirklich. Also die Kollisionsabfrage war nicht so exakt damals beim Commodore 64. Ich fand aber toll, die Vorstellung, wie das wohl echt wäre. So, Entschuldigung, bist du Jason? Okay, sorry. Sorry. Oh, nichts für ungut. Wirklich, sorry. Sorry. Tut mir wirklich, wirklich ultra auf, sorry. Richtig leid, ja. Ja. Ja. Das ist ja irgendwie. Und in dem neuen, also in dem neuen Computerspiel, glaube ich, kann man Jason und Campbewohner spielen. Und da habe ich einen Ausschnitt gesehen und da ist man so Jason und kann hinter den Campbewohnern herlaufen. Aber ich glaube, man kann auch willkürlich an der Stelle auftauchen, wo die hingelaufen sind. Passiert doch immer in so Slasher-Filmen, dass die laufen irgendwo hin. Und plötzlich steht da der Killer. Ja. Das ist so eine Killerfähigkeit einfach. Das ist so ein Killer. Ja, das lernt man auf der Killerschule wahrscheinlich. Das lernt man in Syrien in Killercamps. Das Anhacken. Anhacken, das lernt man in Killer-Survival-Camps. Kannst du eigentlich den Ausdruck sich gehackt hinlegen? Nee, ich kenne leg dich gehackt. Leg dich gehackt, ja, genau. Ja. Ja. Das habe ich in Berlin kam mir das Ach. Zuerst unter. Lustig. Na gut. Du? Ich habe es von einem Hamburger jetzt zum ersten Mal gehört, der aber auch in Berlin lebt. Und vor kurzem jetzt? Vor kurzem. Ich kenne schon ganz lang. Von Max übrigens. Ja, wir haben keine Gäste. Ich habe Sebi war eingeladen, mein Band, mein Zweitliga-Experte, St. Pauli-Fan und Mitbewohner, hätte ich fast gesagt. Mitspieler. Wie sagt man denn? Bandmitglied. Bandmitglied, genau. Der konnte nicht, der ist auf irgendeiner Berlinale. Party, ja. Ernsthaftere Art, irgendwas so mit Doku und Preisverleihung, bla bla bla. What? Ja. Und Max kann nicht? Max kommt heute Abend erst in Berlin an. Ah, okay. Und Thilo habe ich nicht angerufen. Thilo. Sorry, Thilo. Sorry, Thilo. Ja, aber ich habe so lange auf die Zusage von Sebi gewartet. Ja. Thilo, du musst dich aber auch, wenn du hier sein willst, du musst dich auch selber mal anspielen. Ja, du musst echt einfach mal, komm doch einfach mal vorbei. Ja. Und guck, ob wir zufällig da. Wenn es live wären, könnte es jetzt klingeln noch. Ja. Aber so wäre nicht. Stimmt, das kann er nicht hören. Schade. Schade. Also. Na gut. Okay, also der überraschende Angriff an Anfang ist dir gelungen, ja? Ja. Damit hätte ich nicht gerechnet. Okay. Dann DFB-Pokal war die Woche. Hast du was gesehen? Nein. Ich habe, es ging nicht, ja. Ich hab gearbeitet und, warte mal, was war Dienstagabend? Ich weiß es nicht mehr. Meine Frau war wahrscheinlich irgendwo unterwegs. Ich krieg's nicht mehr auf die Kette. Und du als Neu-Hertha-Fan hast das spannende Pokal Viertelfinale gegen Dortmund nicht gesehen. Du, das mit dem Neu-Hertha-Fan, da kann ich, also Hertha ist mir irgendwie, ich kann es nicht anders sagen, es ist mir nicht mehr egal. Ist dir nicht mehr egal jetzt? Hertha ist mir nicht mehr egal. Aber mir auch nicht mehr ganz so. Ich finde, der Dardai hat da fast was Unmögliches geschafft. Unglaublich. Er hat es geschafft, dass ich nicht ständig an Michael Preetz denke und dass es mir nicht mehr ganz so egal ist. Ja. Hast du das mitgekriegt mit dem Geschenk? Nee. Naja, als Heidenheim ausgelost wurde, als der Gegner von Hertha, war die erste Reaktion von Dardai, als er gesagt hat, diese Auslosung ist ein Geschenk. Hat das dann natürlich sofort zurückgenommen, aber die Heidenheimer waren natürlich ein bisschen angehackt, ja, um im Freitag der 13. Genre zu bleiben. Und als dann der Trainer von Heidenheim gefragt wurde, was er bei dem Spiel erwartet oder was die Herthaner erwarten dürfen, hat er ganz sarkastisch gesagt, ein Geschenk. Hm. Naja, fast wäre es ja gelungen, aber vielleicht eigentlich auch nicht. Ja, was wollte ich sagen? DFB-Pokal, genau. Da war ich am Deichkind-Konzert. Ja. So weit ist es schon gekommen, dass ich statt DFB-Pokal-Viertelfinale aufs Deichkind-Konzert gehe. Spricht auch eine deutliche Sprache. Also nichts will jetzt Deichkind-Konzerten nichts wegnehmen. Das war schon nicht übel. Aber wenn du früher die Wahl gehabt hättest? Ja, da hätte natürlich, da hätte Deichkind schon mit Iron Maiden, Slayer und Anthrax zusammenspielen müssen, dass ich da hingegangen wäre. Ja. Was gibt's sonst noch zum DFB-Pokal zu sagen? Eigentlich nichts. Robben hat sich da mal wieder, also ich habe es ja gesehen und Bayern hat einen Elfer bekommen, wo viele Leute gesagt haben, Robben ist ein bisschen zu empfindlich und ist da gar nicht so wirklich gefoult worden, ist gefallen und Bayern hat aber trotzdem einen Elfer bekommen, wobei sie den eh verschossen haben, aber dem folgte dann diese rote Karte für den Mann aus Bochum. Und jetzt wird Robben auch gleich wieder ausgepfiffen. Habe ich jetzt gerade gesehen, gegen Augsburg ist er gleich wieder ausgepfiffen worden. Der verspielt seinen Kredit immer sehr schnell bei den Leuten. Ne? Er kann irgendwie Jahrhundertsaison abliefern, aber sobald immer so ein, zwei Robben schwalben. Ja. Ich habe die Woche Matthias getroffen, der ja auch hier schon bei uns zu Gast war. Ja. Der war auch schon reichlich angehackt von Robbens Schwalbe. Ja gut, Hauptsache die Leute haben sonst ein... mache ich den Gag so nicht. Der Hauptsache er hat sonst Spaß, wollte ich sagen. Ja. Weil der ist ja der Spaßmann von der Mediamarkt-Werbung. Auch wenn er es nicht gerne hört. Matthias, hallo, wir lieben dich. Wir lieben dich, ja. Hauptsache du Matthias, wir lieben dich. Spaß. Spaß hat ganz sicher nicht Holger Badstuber. Ach, du liebes bisschen, ja. Holger Badstuber hat auch getwittert, einmal ein Kämpfer, immer ein Kämpfer. Think positive, jetzt erst recht. Und weißt du was, ich möchte ihm widersprechen. Ja. Ich finde, lass es. Wenn es dein Körper nicht... Holger, das bringt nichts. Oh, der Arme, ne? Das ist jetzt von den letzten 5 Jahren, glaube ich, irgendwie 2 gespielt und den Rest verletzt oder so. Und auch immer schlimme Verletzungen. Sprunggelenk gebrochen, das ist schon ganz schön heftig, finde ich, im Training. Ja. Puh. Ich finde, man kann es auch... Vielleicht lässt das bleiben oder so. Ja, es ist im Rest? Das lustigerweise, das hatte er auch beim Foto, was irgendwie im Kicker oder im Spiegel oder wo ich es gelesen habe... Das, also dazu war zu dem Artikel, dass er sein Sprunggelenk gebrochen hatte, hatte er einen Kopfturban. Ja, ja. Das war also nicht wirklich das passende Bild zu einem Sprunggelenk. Aber sie haben wahrscheinlich kein anderes mehr gefunden von ihm, wo er nicht irgendwie irgendwas in Gips hatte. Oh Gott, ja. Das habe ich aber auch gesehen. Ja, ja, Holger Badstuber an dieser Stelle. Ja, vielleicht spielen wir ein Lied für Holger Badstuber. Wirklich zur sehr, Genesung. Ja, ja, was singen wir ihm denn? We wish you a happy Genesung. Na, wir spielen ja nur Kickerlieder. Ach so, ja, sorry. Sorry, okay, sorry, nee. Selbst das irgendwie. Selbst nicht mal das bekommt er von uns. Nee, gute Besserung auf jeden Fall. Ja. Aber ob es das nochmal wird mit der großen Bayern-Karriere? Wahrscheinlich. Und jetzt fehlt natürlich wieder ein Verteidiger. Puh. Jogi Löw übrigens auch. Ja, jetzt wer, eben. Wer weiß, wie fit der zu eben. Genau die gleichen. Ja. Ah, Mann. Ja, ich glaube aber trotzdem. Ich weiß nicht, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, ach, das war's für Bayerns Spiel gegen Juve. Aber eigentlich, es werden ja andere wieder fit und Pep stellt andere. Das ist ja, jetzt zahlt sich ein bisschen aus, dass er seine Spieler so zu Allround-Talenten ausgebildet hat, weil jetzt können auch andere Leute Innenverteidiger spielen. Ich glaube schon, ja. Ja. Ja, ja. Also da waren schon erste Schonungsauswechslungen heute gegen Augsburg zu beobachten. Ja, genau. Ja. Lewandowski hat jetzt 21 Tore. Ist er damit jetzt gleichgezogen? Nein, eins über Aubameyang. Ah. Hast du übrigens das Outfit von Aubameyang gesehen? Oh, yes. Oh, mein Gott. Das hat mich an meine Zeit bei La Cage Folle erinnert. Ja, der sah ein bisschen aus wie das Hausmädchen. Ja. Von das Transsexuelle von La Cage Folle. Ja, das stimmt. Wie heißt er denn nochmal? Vergessen. Und sein Vater sah aber auch gut aus. Sein Vater sah super cool aus, finde ich. Sein Vater sah eigentlich super cool aus. Ja. Aber ich finde, er hat jetzt irgendwie, Aubameyang hat irgendwie so... Also so ein ich würde auch sagen, so ein Transen-Jesus, den er da gemacht hat. Ja, weil auch so schmal ist, ne? Ja, an sich war das gut, aber irgendwie deplatziert, finde ich. Hast du eigentlich gerade Transen-Jesus gesagt? Ja. Ist so schön. Transen-Jesus, ja. Das ist ein guter Filmtitel auch, oder? Der Transen-Jesus. Ja. Mit Udo Kier. Mit Udo Kier und Aubameyang. Ja. Lars von Trier. Ah, jetzt, wenn... Müller hat 15 Tore, Lewandowski 21, wenn ich mich nicht verzählt habe. Da kommt schon was zusammen. Bei schon viel, ne? Ja. Ich glaube, Hannover hat nicht so viele Tore wie... Also Hannover insgesamt hat nicht so viele Tore wie Lewandowski geschossen. Ich glaube, ja. 19 oder so. Und der hat ja schon... Das wundert einen jetzt nicht eigentlich. Nee, nicht wirklich. Aber jetzt sind wir schon so tief, knietief im Bundesliga-Sumpf. Ja. Jetzt kannst du eigentlich auch gleich. Da kann ich uns auch an den Haaren wieder hineindrücken. Downbreaken für uns. Achso, gut, ich fange an, ja? Ja, bitte. Wobei ich jetzt gerade sehe, Augsburg-Bayern, als ich meinen Downbreak hier schriftlich fixiert habe, stand das Ergebnis gar nicht fest. Das habe ich jetzt hier per Bleistift einen Schnellschuss reingeschrieben. Soll ich es dir sagen oder weißt du es jetzt? Ich weiß es jetzt. Okay, gut. Und ich mache daraus, Augsburg erwägt nach dem 1:3 gegen die Bayern den Austritt aus der EU. Aus der was? Aus der EU. Das ist doch totaler Quatsch. Aus der EU. Das ist völliger Blödsinn. Habe ich hier aufgeschrieben. Egal. Ja, ich habe schon Whisky getrunken. Okay. 3 Tore reichen dem HSV gegen Gladbach auch für 3 Punkte. 3:2. Zum 68. Vereinsgeburtstag beschenkt sich der FC gegen Frankfurt, FC Köln, mit einem 3:1. Borussia Dortmund hilft Hannover bei der Neuinterpretation des Linkin Park Songs All for Nothing. 1:0. Oh Mann, den hätte ich jetzt natürlich spielen können. Den hättest du jetzt spielen können, wenn wir vorbereitet wären. Ja. Ich kenne den noch nicht mal. Genauso wie deine Anfänge mich überraschen, überrasche ich dich auch immer mit dem Downbreak. Das stimmt. Was mich aber überrascht, ist, dass du Linkin Park Songs kennst. Tja, siehst du. Passenderweise gegen die Berliner bleibt der VfB Stuttgart on a killing spree. 2:0. Yes. Killing spree. Leverkusen hinterlässt bei den Lilien eine 1:2 Narbe. Der jüngste Trainer der Liga führt bei seinem Debüt The Sensational Hoff gegen Werder Bremen zu einem 1:1 Achtungshalbwegserfolg. Achtungshalbwegserfolg ist schön. Ja. Dann über 7 Brücken musst du gehen. 7 Liga-Niederlagen überstehen. 7-mal fährst du trotzdem viel Asche ein. Aber dann geht der Ball 2-mal gegen die Schanze rein. Und dann fahren die Wölfe auch einen Dreier ein. 2:0 gegen Ingolstadt. Hochmut kommt vor dem Fall. Mainz knechtet die Knappen 2:1. Das war's von mir. Knechtet die Knappen. Das ist schön. Was habe ich denn notiert zu dem Spieltag? Ach so, Mensch, da wäre noch so ein interessantes Faktotum zum DFB-Pokal. Hertha, BSC Berlin seit 1981 nicht mehr im Pokal-Halbfinale. Ja. Ja. Und du, weißt du, was ich überlege? Wollen wir eigentlich, ich glaube, ach nee, der Kartenvorverkauf war schon am Freitag jetzt. Wollen wir nicht einfach mal zu einem DFB-Pokalspiel von Hertha gehen? Ja. Jetzt, wo wir Neu-Hertha-Fans sind? Ja, jetzt mal nicht übertreiben. Jetzt halt mal den Ball flach. Ja, könnten wir machen. Ist aber schwierig dann bei so Events, da glaube ich, schlagen die immer noch ein bisschen viel drauf, die Olympiastadion. Ach so, machen die, ja. Ticketverkäufer, ja. Habe ich so den Eindruck. Immer wenn ich so aber das Olympiastadion habe ich jetzt nochmal gehört im Radio. Ist immer nie so ganz ausverkauft. Also man kann eigentlich immer noch, wenn man will. Ja, bei Bayern ist es immer ausverkauft. Und wenn dann Dingsbums DFB-Pokal oder so. Mhm. Aber es kommt so selten vor, dass die Leute es vielleicht gar nicht rechtzeitig realisieren. Ja. Wir sind ja im DFB-Pokal. Ja. Oder vielleicht realisieren es die Ticketverkäufer nicht. Und freigehalten hat sich den Tag bestimmt keiner. Ich habe so viel zum DFB-Pokalfinale. Jetzt, dann mal raus damit. Der Verbeek hat gegen den Robben gewettert, hat er gesagt, irgendwie, ich schäme mich, ein Holländer zu sein oder irgend sowas, ne? Und das ist der Trainer von der Bochum, ne? Ja, genau. Aber der Trainer von der Bochum ist eigentlich ein lustiger Hund, ne? Ist ein Rockstar. Ja, genau. Hat der, aber wie alt ist der? Wie geht's seinem Herzen? Dem geht's noch okay. Ich glaube, der sieht nur so verhunzt aus. Der sieht ein bisschen durchgerockt aus. Mitgenommen, ja. Und der Sammer hat sofort zurückgewettert. Unverschämtheit und bla bla bla etc. Ich weiß nicht. Abteilung Attacke jetzt von Sammer, das, boah, ich weiß nicht. Das muss immer nicht, muss gar nicht sein. Ich muss gar nicht mehr. Also entweder Uli Hoeneß oder lass es. Ne? Das ist so immer, wenn bei Batman jemand Neues, Batman macht ja öfter auch mal so Pausen. Ja. Und dann schlüpft irgendwie jemand Neues in sein Cape, Dick Grayson, Nightwing oder so. Und dann denke ich mir, ja, ist ganz nett, aber eigentlich ist ja nicht Batman. Abteilung Attacke ist halt eben auch nur ein Held. Ne? So wie Bruce Wayne Batman ist, ist Abteilung Attacke hat Uli Hoeneß. Jemand anderen will ich da nicht sehen in dem Kostüm. Ich kann Teppich spielen auf der Ukulele. Ja, so ein guter Gitarrist bin ich. Julian Nagelsmann ist der jüngste Cheftrainer der Bundesliga-Geschichte. Ja. Ja, aber irgendwie, weiß nicht, also so ein paar sympathischer Fotos, wo Bilder, Momentaufnahmen, wo er sich mit Spielern umarmt und Nahaufnahmen von seiner nach vorne gegelten Frisur, konnte man jetzt auch noch nicht viel sehen, irgendwie, finde ich. Obwohl nach vorne gegelt ist natürlich schon. Ja, so von der Seite. Also, weißt du, die Dings, also es hat so ein bisschen, Hat ja. so einen jungen Charme. So einen Was jungen man auf Fotos natürlich nicht sieht, ist, der Mann kann Kaugummi kauen. Ja? Ja. Also du hast ihn beobachtet? Ich habe ihn beobachtet. Der Mann kaut Kaugummi wie andere... Was war das für ein Husten gerade? Das hat jemand sich geäußert, oder? Das hat jemand sich gerade in dieser Wohnung hier geäußert. Ja. Wie heißt dieser Typ mit dem Freitag der 13.? Jason kommt, glaube ich. Ich glaube, der Jason ist mein Sohn, der nebenan in seinem Bett irgendwie Lego Nexo Knights spielt. Ach so, na gut, dann geht's ja. Das habe ich echt super, super neueste Lego-Brand gedroppt. Jetzt hat aber schon wieder irgendwas gehämmert. Naja. Buppert, ne? Aber Nexo, das sind diese Nexo Knights, ne? Das sind genau. diese Ritter, ja. Ja, genau. Elvis steht auch drauf. Ja, jetzt kann sich Lego echt mal bei uns bedanken hier. Ja, Nemo. Wir hätten gern, liebe Legos, wir hätten gern die Nexo Knight Burg. Die Nexo Knight Burg. Zweimal bitte. Und ja, einmal, die, ja genau, die genau. Richtig. Ja? Die will Elvis auch haben. Ja, was? Also ich weiß nicht, aber ich... Ich habe ja gelesen, dass man mit so... Man soll immer zwei Sachen... Also wenn man was kauft von Lego, was Größeres, man soll immer zwei Pakete kaufen, eins zum Spielen, eins zum in den Schrank stellen, weil die Dinger steigen im Wert. Besonders wenn du sie ungeöffnet... Also klar, weiß ja jeder. Ach so. Stehen lässt. Ich dachte jetzt, es liegt daran, dass eins, was das Kind irgendwie zertrümmert und alle Teile verliert und am anderen, wo du die Ersatzteile rausnimmst. Ja, eigentlich braucht man dann so gesehen drei. Ja, das stimmt. Was habe ich noch notiert? Oh Gott, hast du heute Doppelpass Sport 1 Stammtisch gesehen? Nein. Schrecklich. Ich weiß gar nicht, ob es sonst wirklich nichts zu melden gab in der Liga, aber es wurde über eine Stunde nur über den Videobeweis diskutiert. Und zwar, das war dann wirklich so Night of the Living althergebracht, war das dann irgendwie so eine so Hassargumentation gegen den Videobeweis. Macht das Spiel kaputt, bla bla bla, ganz schlimm, Martin Quast, so ein Reporter, der so ganz negative Aura, also der ist überhaupt so und der verbreitet immer eine ganz negative Stimmung. Und wenn dann auch noch Rudi Völler da ist, ich finde, dann ist das so ein endlos, so ein schwarzes Loch des Defetismus ist irgendwie. Also dann wettern die halt gemeinsam gegen den Videobeweis und warum macht das das Spiel kaputt? Ja, das macht, die Unterbrechung. Und die Unterbrechung. Nicht. Oder werden die Schiedsrichter diskreditiert, etc. etc. Dabei gibt es irgendwie 1000 Beispiele von Sportarten, wo der Videobeweis halt eingeführt ist und funktioniert. Und da gibt es halt Reglements, wann man ihn verwendet oder wann nicht. Siehe Hawkeye im Tennis und so. Also wenn man nicht will, dass das Spiel kaputt gemacht ist, dann wendet man ihn halt nicht bei jedem Furz an. Und dann von immer so zu weinen, weil jede Eventualität und da gibt es doch garantiert eine Situation und bla bla bla. Ja, da musst du halt mal ausprobieren, ne? Und dann... Ja. Kannst ja sagen. Also, es ist echt absolut lächerlich. Das hat mich ein bisschen runtergezogen. Ich glaube, ich gucke mir das auch nicht mehr an. Vor allem, Rudi Völler ist auch echt so, das ist so die lebende Negativspirale. Das ist so ein richtiger Energievampir. Habe ich das eigentlich nur im Kopf oder wurde Rudi Völler wirklich Tante Käthe genannt? Ja, nee, das heißt, das ist richtig. Es gab sogar eine Fußballkneipe in Berlin, die... Richtig, natürlich. Da oben am Mauerpark, ne? Genau, ja. Ach, ja klar. Warum fahre ich immer zum Berg? Weiß nicht, ob es die noch gibt. Diese Geräusche, die werden mir jetzt ein bisschen suspekt. Ich würde mal hingehen. Wir machen eine kurze Pause. Wir machen eine kurze Pause. Oder du drückst mir die Ukulele da. Wir machen eine kurze Pause. Wir machen eine kurze Pause. So, da sind wir schon wieder. Keiner hat es gemerkt. Wunder der Technik. Kind geht's gut? Ja, Kind geht's gut. Hat einen Hustenanfall und musste darüber gesprochen werden offensichtlich. Aber ohne die Tür zu schließen, die verhindert hätte, dass quasi die Gespräche nebenan in unseren Podcast platzen. Und ich habe mich, wie gewohnt, cholerisch, unnachgiebig und ohne Verständnis gegenüber meiner Familie und ihren Bedürfnissen geäußert. Aber jetzt ist die Sache geklärt erstmal. So, jetzt könnten wir mal was singen von kicker.de, ne? Ja, ach hey. Ja, was suchen wir uns denn aus für ein Spiel? Weiß ich. Warten wir mal blind mausen. Blind, okay. Mal mausen blind. Sag Stopp. Blind, Stopp. Ja, dann sind wir direkt bei Bayern. Dann okay, schon. Na gut, das passt schon. Ja, das sind wir gar nicht. Das ist, so eine das ist ja so ein Zusammenfassung des ganzen Spieltags. Ist ja eigentlich ganz angebracht. Ja, ganz gut. FC Bayern, FC Bayern, FC Bayern, FC Bayern, FC Bayern, total souverän. Okay, am Sonntag jubelte der Hamburger SV über den ersten Rückrundensieg. Nee, das geht nicht. Am Sonntag jubelte der Hamburger SV über den ersten Rückrundensieg gegen Gladbach. Oh oh. Gegen Zum Gladbach. Abschluss liest der FC Bayern den Augsburgern beim 3:1 kam eine Chance. Du kann liest es nicht, du liest es nicht. Doch, wieso? Ach, soll ich alles mitsingen? Ja? Ah, ich dachte, wir singen. Okay, ja, mach ich ja, komm weiter. Ja. Ah. Samstag feierte Dortmund eine knappe Arbeitssieg gegen Schlusslicht Hannover. Schlusslicht Hannover. Ja, jetzt geht's langsam. Ne? Stuttgart bleibt die Mannschaft der Stunde, 2:0 gegen die Hertha. Jetzt machen wir eine Bridge. Leverkusen jubelte über ein 2:1 in Darmstadt. Die Wolfsburger stoppten mit dem 2:0 gegen Ingolstadt ihre Talfahrt. Du hattest eine schöne Harmonie angestimmt, die konnte ich aber nicht mitspielen, so spontan. Damn. Die war so, die ging irgendwie so halbton mollig, Rocky Horror Picture Show mäßig nach unten, aber die konnte ich nicht nachvollziehen, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass die jetzt kommt. Aber man merkt natürlich den Musical. Man merkt Sänger, die Musical-Schauspieler bei dir. Ja. Gut. Ein noch. Wo waren wir? Die Wolfsburger. Die Hoffenheims Trainer Jüngling. Trainer Jüngling. Ja, wo ist das? Hoffenheims Trainer Jüngling. Hoffenheim Trainer Jüngling Nagelsmann erlebt ein 1:1 in Bremen. Und es hat ihm nicht gefallen. Die Kölner schlugen die Kicheln Frankfurter. Oh yeah. Den hat's auch nicht gefallen. Der Sorgerersatz Rudnefs dreht das Spiel. Raphaels Anschluss kommt zu spät. Oh yeah. Okay. Da gab's auch schon mal bessere Kikaleles. Ja, Kikaleles. Aber bei Kikalele liegt natürlich auch der Reiz. Ja. Im Spontanen, ne? Ja, was habe ich noch? Der Kalte Krieg hat wieder begonnen, habe ich mir als Headline notiert. Hast du mitbekommen? Ja. Das ist mal groundbreaking, oder? Das ist irgendwie, ja, dass auch mal so gesagt wird. Ja, genau. Die 80er kommen halt wieder. Soll man sagen? Und da so Politiker und ältere Menschen natürlich immer ein bisschen hinterherhinken, wir hatten die 80er-Revival jetzt schon hinter uns, jetzt kommen die halt, ne? Ja. Ja. Du, ich finde... Ich habe gestern so einen alten Louis de Funès-Film mit meiner Familie gesehen und es beginnt so mit wunderschönen Aufnahmen, ist in den 60ern von Paris. Da fahren die so ganzen herrlichen alten Autos, so Citroën CS und die ganzen Peugeots und Renaults und so. Und man denkt automatisch, Mensch, da war die Welt noch in Ordnung. Und das war die ja gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich habe ja ein Buch, was in den 80er Jahren spielt und das handelt unter anderem davon, dass niemand denkt, die Welt ist in Ordnung. Ja. Eben. Da gab es auch in den 80ern, gab es ja auch jeder zweite Film war so Wargames-mäßig. Irgendwie einmal irgendwie... Du, Wargames, das war doch dieser Film, wo so ein paar mit dem C64 irgendwo reinhacken. Ja, genau. Ne? Einmal falsch reingehackt und schon ist der dritte Weltkrieg am Kochen. Ja. Ja, der Kalte Krieg, ne? Heute bleibt die Küche kalt. Der Metwurst, nee, die Metwurst. Der Russe, der wird auch geknallt. Der Russe. Na, der Russe, wir haben ja nichts gegen den Russen. Wir schicken uns unsere edelsten Ambassadoren schicken wir nach Russland. Ach so? Ja, ja, der Horst Seehofer war da. Ach, oh Gott, ja. Ja, deshalb sind ja die Amis heute nicht zu so einem Essen gegangen. Ja, aber der Horst Seehofer, der hatte doch ganz andere Gründe. Als ich nämlich neulich mal für meinen neuen Roman was recherchiert habe zum Thema Agrarwirtschaft in Bayern, habe ich gesehen, dass der Bayerische Bauernverband, der ist total down, es war total down mit der Idee, dass Horst dahin fährt. Weil die haben gemeint, für die schwächelnde Landwirtschaft und überhaupt so die Wirtschaftsverbindungen zu Russland ist es sehr wichtig. Siehst du? Ja, sehr wichtig. Und da hätte endlich mal jemand ein Zeichen gesetzt. Die Kornkammer Sibirien. Jetzt weiß ich nicht, wie das zusammenhängt. Ob wir importieren wir irgendwie, was importieren wir denn aus Russland? Oder exportieren? Ich glaube, wir exportieren wie Sau nach Russland. Ja? Mhm. Die Landwirtschaft? Die Landwirtschaft weiß ich jetzt nicht so. Aber sonst, glaube ich. Ja. Müssen wir vielleicht jemanden vom Bayerischen Bauernverband hier einladen, der uns ein Interview gibt? Die uns aufklärt. Warum das so ist, ja. Was habe ich noch gelesen? Ach so, ja. Da war, pass mal auf, das ist ein Artikel, den muss ich direkt wieder aufrufen. Da habe ich nämlich schon mal vergessen. Da haben doch diese Woche, als ob es Hannover nicht schon dreckig genug ging, wollten drei Nachwuchsspieler ein Casino ausrauben. Hier, ja? Hast du das nicht mitbekommen? Doch, du hast mir das erzählt, fällt mir gerade ein. Ja, oder nee, hast du das letzte Woche erzählt? Nee. Und einer von denen war O.J. Simpson? Nee, warte mal. Nee, was ich ganz amüsant finde, also dass überhaupt Nachwuchsspieler bei Hannover, weiß nicht, also... Haben offensichtlich Geldsorgen. Ja, offensichtlich. Wollen sie ein Casino überfallen? O.J. Simpson hat es auch gemacht, das habe ich dir neulich erzählt. Genau, das hast du mir erzählt. Haben es aber nicht gemacht, sind aber dann von der Polizeisperre irgendwie angehalten, Verkehrskontrolle angehalten worden, was ja scheinbar auch irgendwie wirklich komischer Zufall ist, oder? Naja. Wenn man gerade so mit Waffen unterwegs ist und so. Und dann haben die zugegeben, wir wollten ein Casino ausrauben. Also der Polizist muss ja wirklich psychologisch einiges drauf gehabt haben. Na komm, Jungs, mir könnt das ja sagen. Was wolltet ihr denn mit den Waffen? ich habe euch jetzt neulich gesehen im Spiel, ihr seid doch super, jetzt komm, jetzt sagt's halt. Wahnsinn. Hm. Dort gestanden sie die geplante Tat. Auf dem Heimweg gerieten sie in eine Verkehrskontrolle. Wohl aufgrund des auffälligen Kennzeichens. Dort gestanden sie die geplante Tat. Ich stelle mir das so vor. Moment, und wieso hatten sie ein auffälliges Kennzeichen? Ich weiß nicht, vielleicht hat man als Nachwuchsspieler bei Hannover so eine Art Diplomatenkennzeichen. Hm. H96 Big Dick. Big Dick, genau. Und dann war halt so, dass der Polizist hat halt so mit einer Kelle gewunken und die sofort so, sorry, oh nein, es tut uns leid, oh Gott, wir sind nicht den Schafern. Wir sind nur gar nicht bis zum Casino gekommen. Es war nur ein Automatencasino. Ja. Und der Polizist so, was? Was? Nein, ihre Blinker ist kaputt. Ja. Oh Gott. Ja, das war es eigentlich schon wieder so einigermaßen. Was? Mehr haben wir nicht zu bieten, sag mal. Na, ich wette, wir sind schon über die 30 Minuten. Siehst du? 30 und jetzt gleich 31. Ja, es waren Gäste eingeplant. Ich finde es eh gut, dass wir uns jetzt so weit gerettet haben irgendwie. Puh. Also war ich in Köln, ich hatte gar keine Zeit, Bundesliga zu gucken. Der Spieltag hat auch jetzt nicht so viel hergegeben. Ja, das sagen wir immer. Das sagen wir immer, ne? Das stimmt gar nicht. Da gibt es vielleicht Leute, die irgendwie so... Für die war das ja... Ja, weißt du, die Hannover-Fans, die jetzt Gladbach mit schon wieder ihrer verloren, Mannschaft zittern, die Gladbach-Fans und so. Und wir sagen, der Spieltag hat gesehen. Wir gehen ja so Larifari rüber. Und haken mal wieder so, so einen Bayern-Sieg ab irgendwie. Ja. Weiterhin. Jetzt gucken wir mal an hier. Hier muss irgendwas dazu... Ich könnte ja auch mal was sagen. Ja, du sagst ja nicht... Aber das ist ja, du sagst absichtlich nie was. Ach so, ja stimmt. Jetzt fällt es mir auch wieder ein. Ich gebe es ja zu, ich wollte eigentlich ein Casino überfallen. Ich habe gelesen noch, dass alle Tore beim Spiel... Warte mal. Das fängt ja spannend an. Ich habe so mal so eine ähnliche Szene habe ich mal in einem amerikanischen Podcast gehört. Ich kann es dir gleich sagen. Und dann hat der Moderator gesagt, man, that's real podcast gold, what you're doing here. Ja. Yeah. Ich weiß auch nicht. Ja. Bei unserem Spiel haben nur drei Debutanten getroffen. Das war wirklich eine Sternstunde. Und ihr Name fing, alle drei Namen, du darfst mir halt kein Whisky vorgeben, und alle drei Namen fingen mit B an. Da hätte man was draus machen können. Mhm. Pack die Ukulele aus. Gut, nächste Woche, ja? Ich habe noch Angelique Kerber ohne Ton im aktuellen Sportstudio gesehen. Und ich finde Angelique Kerber, wenn jemand ohne Ton schon so sympathisch wirkt, ich finde, die ist, ich mag die irgendwie. Ich bin ganz froh, dass die was ich letztes Mal auch schon gesagt, dass ich besser finde, sie hat mal ein Grand Slam Turnier gewonnen und nicht die Lissiki. You have a crush on Miss Kerber. Ja, ein bisschen so ein Mini-Crush, so ein Sport-Crush. Benin, warum steht dann da im Dings noch Bosse? Bosse Steine. Ach, das ist so ein Ohrwurm. Ich krieg das nicht aus dem Kopf. Ich bin wirklich beileibe kein Bosse-Fan. Aber ich finde, das Lied finde ich ganz gut und es geht mir nicht immer aus dem Kopf. Und ich wollte es eigentlich mit der Ukulele spielen. Aber weißt du, was ich an Bosse, nicht was ich an Bosse mag? Mit der Ukulele. Ich habe irgendwo gelesen, dass Bosse auch in seiner jede Kindheit jeden Sommer auf Amrum war. Ja, nee, also, das ist ein ganz netter Mensch. Ich habe den mal. Sagt Gabi auch. Ja, hat ihn nochmal kennengelernt. Na dann. Dann sind wir uns. Dann seid ihr euch ja einig. Ja. So, jetzt bevor wir das hier noch unnötig in die Länge ziehen. Gibt es sonst noch was von deiner Frau, die viel auf der Berlinale unterwegs ist? Skandale, die wir jetzt exklusiv... Gabi ist ja presseakkreditiert und freut sich immer extrem, weil Meryl Streep immer mit ihrem Kino sitzt. Ja. Und die wäre unglaublich süß, die Meryl. Meryl Streep. Beurteilt sie das quasi vom Aussehen? Also vom Aussehen? Sie war auf Pressekonferenz und was sie so gesagt hat, auch mit unserem Freund Lars Eininger, der sie böse angeguckt hat, als Gabi früher gehen musste, um pünktlich in den Film reinzugehen. Und Tilda Swinton sagt, er hätte sie umgehauen. Hätte sie gar nicht mit gerechnet. Oh Gott, aber was hat sie dir denn getan? Ja, du. Ne? Einfach zugeschlagen. Handy weggenommen. Ja. Nee, die wäre reingekommen und Tilda Swinton, schön. Aber das hört man öfter. Ja, ja. Hört man öfter. Ein Schwinger, Swinton, Schwinger, ja. Ja. Ja. Ja, ich werde ja immer Promi-Des interessierter. Ne? Früher, ich merke das schon. Früher hat meine Frau oft noch gesagt, dass du überhaupt noch mit mir redest, wundert mich. Früher hat meine Frau noch sowas gesagt wie, da sagst du ja natürlich jetzt auch noch, ja, und wusstest du, dass der jetzt mit der und so und ich dann so wirklich und ich jetzt weiß ich nicht mehr, von wem sie redet. Mhm. Ja. Kim Kardashian kenne ich. Ja. Kanye West hat sein Album vorgestellt im Madison Square Garden. Das hat einen tollen Namen 70, jetzt. Der Name wurde ja ein paar Mal geändert. Ja, täglich quasi. Zum Schluss wurde er täglich geändert. Ja. Und jetzt heißt er The Life of Pablo oder so. Life of Pablo, ja. Und was ich wahnsinnig dämlich finde, dann macht man so eine Online-Übertragung, ne, in was weiß ich, wie viele tausend Länder. Genau. 1144 Länder gibt es, glaube ich. Und dann stellt man das Album aber nicht sofort direkt danach ins Netz zum Kaufen. Ach was. Ich meine. Nein, ja, stimmt. ja, also alle waren so begeistert, ah, super Album. Und das ist so eine, so, sie hat so ein bisschen seine düsteren Ansätze behalten, aber geht wieder so ein bisschen ins, ich hab's ja nicht gehört, ins Gefälligere über von seinem Beautiful Dark Twisted Fantasy Phase. Aber dann ist es nirgendwo downloadbar, ne? Seltsam. Das ist quasi das Gegenteil von dem Rihanna-Album, wo jemand aus Versehen aufs Knöpfchen gedrückt hat und schon stand es bei Tidal. Hm. Und für umsonst. Was guckst du? Ich höre so ein Geräusch. Ja, da läuft die Titelmelodie schon im Hintergrund. Ah, gut. Ja. Auf Wiederhören. Nee, aber die läuft jetzt gleich wirklich, weil jetzt schalten wir sie dann live okay. zu. Alles klar. Genau. Okay, also kann sein, die Woche mal lieber online bleiben, weil vielleicht drückt auch bei uns jemand auf den Knopf und drüber. Ja, und wir released den Downbreak für nächste Woche. Ja, genau. Und dann heißt das Toto spielen, Freunde. Genau, und dann gibt es dann natürlich den... Ich beende den Wizard of Oz Zitat. Toto, I don't think we're in Kansas anymore. Oh, man. In diesem Sinne, live long and prosper, ne? Yes, you too, my son. Das war Brennercast, der Bundesliga-Podcast. Oh.